Rasumichin wurde bei diesem Gedanken rot vor Verzweiflung. Dazu erinnerte er sich noch obendrein und gerade jetzt, dass er ihnen gestern auf der Treppe gesagt hatte, die Wirtin werde auf Avdotja Romanowna eifersüchtig werden. Nein, das war vollkommen unerträglich. Wütend hieb er mit der Faust auf den Küchenherd, verletzte sich dabei die Hand und schlug eine Kachel locker. »Natürlich«, murmelte er nach einer Weile vor sich hin, im Zuge einer gewissen Selbsterniedrigung. »Natürlich lassen sich alle diese Scheußlichkeiten nie mehr beschönigen oder verwischen. Also nicht mehr daran denken, sondern schweigend erscheinen und seine Pflicht erfüllen. Gleichfalls schweigend und nicht um Verzeihung bitten, überhaupt nichts sagen und selbstverständlich ist jetzt alles zu Ende.« Trotzdem besah er beim Ankleiden seinen Anzug sorgfältiger als sonst. Einen anderen Anzug besaß er nicht, aber selbst wenn er einen anderen besessen hätte, hätte er ihn vielleicht doch nicht angezogen, jetzt gerade nicht. Auf keinen Fall aber durfte man ein Zyniker und Schmutzfing bleiben. Er hatte kein Recht, die Gefühle anderer zu beleidigen, umso weniger als sie, die anderen, ihn brauchten und ihn selbst zu sich riefen. Also bürstete er aufs Peinlichste seine Kleider aus. Seine Wäsche war immer ordentlich, denn darauf und auf körperliche Sauberkeit war er stets bedacht. Er wusch sich an diesem Morgen mit größter Gründlichkeit, bei Nastassja fand sich Seife. Er wusch auch sein Haar, den Hals und immer wieder die Hände. Als aber die Frage an ihn herantrat, ob er seine Stoppeln rasieren sollte oder nicht, da wurde sie unbarmherzig verneint. »Mag es so bleiben. Sonst könnten Sie denken, ich hätte mich rasiert, um...« »Und Sie würden es denken. Also um keinen Preis der Welt.« »Und die Hauptsache, er ist doch so grob, schmutzig und hat Manieren wie aus der Kneipe. Und er weiß zwar, dass er doch eigentlich im Grunde ein immerhin anständiger Mensch ist, aber was ist denn da großartig, stolz darauf zu sein, dass man ein anständiger Mensch ist? Jeder hat ein anständiger Mensch zu sein und noch mehr als das. Er aber hat, das weiß er, manches auf dem Kerbholz. Nichts Unehrenhaftes zwar, aber doch so allerlei. Und was er mitunter so in Gedanken alles hatte denken können, und dies alles neben eine Avdotja Romanowna stellen, nein, aber zum Teufel damit. Mag es so bleiben. Ich will absichtlich so schmutzig, schmierig wie aus der Kneipe sein, nun erst recht. Und ich mache mir gar nichts draus.